Deutschlandfunk Kultur Interview. Die Leute wollen schnelles, einfaches, verlässliches und privates Messaging. Das ist das Einzige, was Facebook zu den kursierenden Gerüchten über eine Zusammenlegung seiner Chatdienste gesagt hat. Entstehen soll offenbar eine Megaplattform. What's the Book könnte sie heißen. Markus Schuler. WhatsApp, der Facebook Messenger sowie der Instagram Chat sollen dann auf einer gemeinsamen Plattform verschmolzen werden. Die New York Times berichtet, dass zugleich alle Nachrichten mit einer End-zu-End-Verschlüsselung abgesichert werden sollen. Dann wäre es vermutlich auch möglich, über die Grenzen der drei Dienste hinweg Nachrichten zu verschicken. So ließe sich zum Beispiel eine Nachricht von WhatsApp zu einem Instagram-Nutzer schicken. Eine einzige Mega-Plattform dürfte aber auch bedeuten, alle Metadaten liegen dort, vermutlich unverschlüsselt. Das heißt, zwar könnten Hacker die einzelnen Nachrichten nicht mehr lesen, weil sie verschlüsselt wären, aber sie könnten sich Zugriff auf die Metadaten verschaffen und sehen, wer mit wem von wo aus kommuniziert. Aus Sicht von Facebook hätte eine Zusammenlegung vor allem zwei Vorteile. Das Unternehmen käme an mehr potenzielle Kontaktdaten heran. Außerdem dürfte es Facebook-Chef Mark Zuckerberg damit der Politik schwerer machen, sein Unternehmen zu zerschlagen. Denn wenn alle Dienste erst einmal auf einer Plattform laufen, dürfte es schwierig sein, sie voneinander zu trennen. Also ein cleverer Schachzug von Mark Zuckerberg. Und was heißt das für die künftige Kommunikation der Nutzer? Martin Fehrensen ist Journalist und Blogger, Gründer und Herausgeber vom Social Media Watchblog. Schönen guten Tag. Guten Tag. Muss sich Robert Habeck jetzt auch von WhatsApp abmelden? Naja, das kommt ein bisschen darauf an, welches Passwort er gewählt hat, um sich bei WhatsApp einzuloggen bzw. WhatsApp zu nutzen. Aber in der Tat ist es so, dass wir es künftig wahrscheinlich mit einem sehr viel größeren Datensatz bei Facebook zu tun haben, als es bislang der Fall ist. Das heißt, Sie zweifeln auch nicht daran, dass diese Plattform wirklich kommen wird. Noch sind es ja Gerüchte. Also die Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, dass Mark Zuckerberg seit der Einverleibung von Instagram und dann später WhatsApp Interesse daran hat, eben diese Plattform auf die eine oder andere Art zusammenzulegen. Die vergangenen Monate haben dann gezeigt, dass diese Idee sozusagen Fahrt aufnehmen könnte. Bei Instagram lässt sich relativ gut Geld verdienen für Facebook, bei WhatsApp ist es sehr, sehr schwierig. Und weil nun das Unternehmen Facebook alles andere als die Heilsarmee ist, müssen Lösungen gefunden werden, um eben auch mit diesen Plattformen richtig gutes Geld zu verdienen, zumal Facebook selbst gar nicht mehr so stark wächst. Und da ist eine Zusammenlegung dieser Dienste sozusagen, liegt dann am allernächsten. Kommen wir zu den Folgen für die Nutzer. Fangen wir mit dem an, was wir gewinnen. Naja, gewonnen werden kann auf jeden Fall einerseits sozusagen die Verschlüsselung. Das ist bislang eben tatsächlich nicht gegeben, sondern einzig und allein bei WhatsApp ist sozusagen per Default, also das heißt automatisch, wann immer man einem anderen schreibt, automatisch eine sichere, eine verschlüsselte Verbindung gegeben. Niemand kann sozusagen diese Inhalte lesen, auch Facebook selber kann diese Inhalte nicht lesen. Und das wird sozusagen im besten Fall dann bei allen Diensten implementiert. Also sowohl wenn ich von Instagram zu Instagram schreibe, als wenn ich von Instagram auch zu WhatsApp schreibe und so weiter. Überall ist sozusagen diese sichere Verbindung gegeben. Und darüber hinaus hat der Nutzer tatsächlich die Möglichkeit, eben ohne ein Konto bei WhatsApp zu haben oder bei Instagram oder bei Facebook Messenger zu haben, eben all diese Dienste trotzdem anzusteuern. Das war bislang nicht möglich. Bislang konnte ich wirklich nur von WhatsApp zu WhatsApp schreiben. Künftig gibt es sozusagen auch die Möglichkeit, untereinander sich zu schreiben. Aber wir verlieren auch was. Naja, das wird sich zeigen. Also zunächst einmal ist es so, dass man bei WhatsApp zum Beispiel eine Telefonnummer einzig und allein brauchte, um den Dienst zu nutzen. Bei Instagram konnte man, wenn man möchte, auch eine sozusagen komplett ausgedachte Identität nutzen. Bei Facebook hingegen gilt es tatsächlich, einen Klarnamen zu nutzen. Und nun muss man schauen, wie Facebook damit umgehen wird. Alles deutet darauf hin, weil Mark Zuckerberg ein großer Fan sozusagen von echten Identitäten ist, dass tatsächlich für alle drei Plattformen dann künftig auch ein Klarname, die echte Identität, genutzt werden muss. Aber das ist bislang Spekulation, sieht aber stark danach aus. Heißt das denn auch für uns als Nutzer, dass wir jetzt vielleicht noch mehr auf unser Kommunikationsverhalten schauen müssen? Das, was man so oft hört, ist auch mein subjektives Gefühl, dass die privaten Dinge bisher eher über WhatsApp ausgetauscht wurden. Und wenn jetzt quasi alles eins wird, dass das so ein bisschen vermischt wird? Naja, man sollte sich, glaube ich, eh schon darüber im Klaren sein, dass tatsächlich eben WhatsApp und auch Instagram zum großen Facebook-Kosmos dazugehören und dass bislang auch nicht wirklich ersichtlich ist, welche Daten da ausgetauscht werden. Das heißt, nur wirklich sehr gut informierte Experten haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, welche Daten das sind. Und so der gemeine Nutzer schlechthin sollte sich von daher sowieso immer Gedanken darüber machen, in welchem Vorgarten er sich bewegt, und das ist im Zweifelsfall immer der von Mark Zuckerberg. Darüber hinaus ist es aber so, dass in der Tat die Nachrichten bei WhatsApp bislang immer eher so einen privaten Charakter hatten und das, was man auf Facebook von sich gegeben hat, gefühlt eher in so einer Pseudo-Öffentlichkeit stattgefunden hat. Aber wir haben nun in den vergangenen Monaten tatsächlich erlebt, dass eben dieser Gang in diese Pseudo-Öffentlichkeit, also dieses Posten zum Beispiel im Newsfeed, wo man dann vielleicht potenziell auch Arbeitskollegen und so weiter mit seinen Botschaften erreicht, dass das ganz stark abgenommen hat und dass die Leute tatsächlich zunehmend lieber eben Messenger nutzen, um sich auszutauschen. Und genau diesem Trend zollt Mark Zuckerberg mit seinen Überlegungen nun auch Tribut, indem er sagt, okay, dann sind es halt die Messenger, die Leute jetzt vermehrt nutzen. Und da wollen wir natürlich ganz vorne mit dabei sein und möglichst viele Nutzer sozusagen weiterhin für unsere Dienste begeistern. Hört sich also erstmal so an, als ob er insgesamt dem Nutzerverhalten entgegenkommt. Dennoch mal die Frage, wird so eine Megaplattform auf Dauer unsere Kommunikation im Netz insgesamt doch verändern? Also es ist, glaube ich, tatsächlich nicht die Rede davon, oder man darf sich nicht so vorstellen, dass es dann wirklich eine Mega-Plattform gibt. Es bleibt alles sozusagen eine App für sich. Also es wird sowohl weiterhin Instagram geben, es wird auch weiterhin WhatsApp geben, es wird auch weiterhin den Facebook Messenger geben. Nur die zugrunde liegende Technik, die ist tatsächlich sozusagen dann synchronisiert, miteinander integriert. Das ist eine große technische Plattform, aber es wird weiterhin sozusagen die einzelnen Dienste geben. Es kann für mein Dafürhalten überhaupt gar nicht die Idee sein von Zuckerberg und Sandberg und allen anderen in Führungsverantwortung bei Facebook, diese starken Marken aufzugeben, zumal Facebook ja tatsächlich im öffentlichen Ansehen die letzten Monate, ja gar Jahre, sehr gelitten hat und viele, viele weiterhin überhaupt gar nicht wissen, dass Instagram tatsächlich ein Dienst von Facebook ist. Man sollte es nicht meinen, aber es ist so. Und diese Marken sozusagen aufzugeben, diese starken Marken auch tatsächlich dann ad acta zu legen, das kann nicht in Facebooks Interesse sein. Deswegen also eine riesen WhatsApp-Book oder wie man diese komischen Plattformen dann nennen mag, wird es in dem Sinne definitiv nicht geben. Es ist halt nur sozusagen unter der Motorhaube. Da ist dann alles miteinander verschränkt und dementsprechend schwierig dann tatsächlich, es klang gerade im Beitrag schon an, von der Politik dort ranzugehen und zu sagen, das wollen wir jetzt aufbrechen, weil da kann Facebook dann sagen, na, das ist alles miteinander verschränkt und wir sind eben viel zu groß, um das aufzubrechen, weil was würde dann noch übrig bleiben? Dann wäre es sozusagen nur noch eine Marke und die kann sozusagen dann in keiner Konkurrenz mit uns stehen. Also das ist das politische Kalkül dabei und von daher ein tatsächlich kluger Schachzug von Mark Zuckerberg an dieser Stelle. Sagt der Journalist und Blogger Martin Fehrensen. Dankeschön. Sehr gern.